Kapitel 5 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Ich stehe um 8 Uhr auf. Um 8.30 Uhr frühstücke ich. Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit. Um 9.30 Uhr beginne ich mit der Arbeit. Ich lese und beantworte E-Mails, vereinbare Termine, übersetze Briefe. Habe eine Besprechung, rufe Kollegen an, führe Gespräche, schreibe ein Angebot. Löse Probleme. Und sage Termine wieder ab. Abends kaufe ich ein und sehe fern. Um 23 Uhr gehe ich ins Bett. Einen Computer muss man installieren, einschalten und ausschalten. Einen Text kann man speichern, kopieren, löschen, ausdrucken, ausschneiden, weiterleiten oder einfügen. Eine E-Mail kann man erhalten oder senden. Guten Tag, Paul Frisch hier, Firma ANA. Guten Tag, hier ist Paul Frisch. Kann ich bitte Frau Müller sprechen? Ich möchte bitte Herrn Müller sprechen. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie. Ich möchte gern einen Termin vereinbaren. Wann haben Sie Zeit? Haben Sie am 8. April Zeit? Geht es am Dienstag um 11 Uhr? Nein, am 10. Juni habe ich leider keine Zeit. Am 3.5. bin ich nicht im Büro. Ja, am Dienstag um 11 Uhr geht es. Am Dienstag habe ich Zeit. Dann besuche ich Sie am Mittwoch um 13.30 Uhr. Ich komme am Mittwoch um 13.30 Uhr. Wir erwarten den Monteur am Donnerstag um 18 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.